ARD. Ich weiß nur, dass ich immer in großer Sorge war, ob sie auch genug zu essen hätte. Und ob wir ihr nicht mal was vorbeibringen können. Ob es ihr denn gut geht. Darüber habe ich mich gesorgt. Und später, als ich größer war, da habe ich gedacht, ich könnte sie mal suchen. Und da hatten wir auch irgendwo mal so einen Hinweis bekommen, dass sie in Mexiko sein könnte. Und dann hatte ich echt den Entschluss schon fast gefasst, dass ich nach Mexiko fahre, um sie zu suchen. Meine Tochter hat mich ganz oft gefragt, warum ich sie verlassen habe. Immer wieder. Und mein Gefühl war, ich habe sie nicht verlassen. Ich musste unbedingt etwas anderes machen, in den bewaffneten Kampf einsteigen. Und da kann man keine Kinder haben. Das schließt sich aus. Die Entscheidung, sowas zu machen ohne Kind, hat ja auch was mit dem Schutz des Kindes zu tun. Du überfällst nicht eine Bank und hast ein kleines Kind an der Hand. Ich musste immer gucken, wo ist Ungerechtigkeit, wo ist politische Gemeinheit, wo ist Krieg. Es ging nicht anders. Das war mein Weg und das wäre nicht anders gegangen. Ich hätte das nicht anders machen können. Ich wusste nicht, wie ich sonst weitermachen sollte damals. Deswegen bin ich in der RAF gelandet. Ihre Mutter wurde ja gesucht. Es gab dann ja die Steckbriefe überall, wo eben die Hamburger Tanten abgebildet waren. Und da war ihre Mutter dabei. Die Tochter der Terroristin. Feature von Roswitha Kraus. Mutter und Tochter wollen in dieser Sendung nicht mit Klarnamen genannt werden. Oberlandesgericht Stuttgart 1992, in der Strafsache gegen Jutta M. Zur Person. Jutta M. entwickelte früh politisches Bewusstsein. Insbesondere setzte sie sich mit dem Nationalsozialismus auseinander und mit der fehlenden Bewältigung der Verbrechen des Dritten Reiches. Auch zu Gegenwartsfragen bezog sie Stellung. Mit ihrer Teilnahme an einer Demonstration protestierte sie im Jahre 1969 gegen die Bombardierung Vietnams durch die Amerikaner. 1972 zog sie mit ihrem damaligen Lebensgefährten, dem Vater ihrer 1968 geborenen Tochter, in eine Hamburger Wohngemeinschaft. Dort bekam sie Kontakt zu Leuten der Roten Hilfe, die Häftlinge unterstützten, die sich als politische Gefangene verstanden. Sie besuchte die Prozesse gegen die RAF-Mitglieder Werner Hoppe und Margrit Schiller. Sie gelangte zu der Auffassung, dass den politischen Gefangenen geholfen werden müsse. Im Mai 1973 beteiligte sie sich an der Hausbesetzung in der Hamburger Eckhofstraße. Dort lernte sie die späteren RAF-Mitglieder Karl-Heinz Delvo, Bernhard Rösner, Wolfgang Beer, Stefan Wisniewski, Christine Dümlein und Christa Eckes kennen. Sie glaubte, in der Bundesrepublik entstehe ein neuer Faschismus. Hiergegen und gegen von ihr als Willkür angesehenes Verhalten des Staates wollte sie etwas unternehmen. Ende 1973 zog sie aus der Wohngemeinschaft aus. Sie trennte sich von ihrem Lebensgefährten. Das gemeinsame Kind überließ sie ihm. Die Verhandlungsplakate hingen im Altonaer Bahnhof. Da war noch die Polizei da unten, hatte da ihre Station. Und da hing immer die Verhandlungsplakate in den abgedunkelten Scheiben. Oh, ich musste da so oft lang gehen. Das war echt unangenehm, muss ich sagen. Ich habe mir die Plakate bewusst angeguckt, wie die alle aussehen. Und da ist meine Mutter und wusste genau, da an der und der Reihe musste schon, welche Höhe ich gucken muss. Und wenn es neue Plakate gab, habe ich dann geguckt, wo sie ist. Und das war einfach immer, das war echt blöd. Und auch bei jeder Grenzkontrolle, wie gesagt, da hängen ja auch die Plakate. Und das war echt, fühlte sich richtig doof an. Ich weiß, dass wir sehr rational ihr erklärt haben, was da passiert, dass sie gesucht wird, weil sie eben im Umfeld von Susanne Albrecht war, nicht weil sie möglicherweise die gleichen Taten unterstützt hat. Nicht? Das war die Krücke, zu sagen, nein, deine Mutter hat ja gar nicht geschossen, sie war ja nur mit jemandem dabei, der möglicherweise da dichter dran war an diesen Geschehnissen. Also rückwirkend kann ich nur sagen, als Kind konnte ich damit nicht viel anfangen, aber es war vielleicht auch die Hilflosigkeit der Erwachsenen damals, das zu erklären. Je größer ich wurde, desto mehr kam vielleicht dazu, dass sie eben eine politische Arbeit tut. Ansonsten habe ich als Kind, wie soll man einem Kind das erklären? Keine Ahnung. Oberlandesgericht Stuttgart 1992. Aus dem Urteil. Der Lebenslauf von Jutta M. Seit 1974 arbeitete die Angeklagte aktiv im Hamburger Komitee gegen Folter an politischen Gefangenen in der BRD. Die Angeklagte machte sich die Behauptung zu eigen, die Gefangenen der RAF würden durch Isolationshaft unmenschlich behandelt. Im Komitee lernte die Angeklagte die späteren RAF-Mitglieder Susanne Albrecht, Silke Meyer-Witt, Elisabeth van Dijk, Willi-Peter Stoll, Angelika Speitel und Ralf Friedrich kennen. Man nimmt sich nicht vor, in den Untergrund zu gehen. Das ist irgendwann eine Konsequenz aus einer politischen Arbeit, die man macht, wenn man merkt, legal geht's nicht. Ernst P., Jahrgang 1952, Grafiker. Ernst P., Vater von Claudia M., lebte bis 1972 mit Jutta M. in einer Wohngemeinschaft. Der RAF ist er nie beigetreten. Das ist ja nicht so, wie man Ferien plant, plant man in den Untergrund zu gehen. Was sie dazu bewogen hat, diese Art von Kampf aufzunehmen gegen diese Gesellschaft oder gegen bestimmte Strukturen in dieser Gesellschaft, hat sicherlich auch was mit der Geschichte ihres Vaters zu tun, der von der Waffen-SS über den Grenzschutz zur Bundeswehr nie etwas anderes war als Soldat. Ja, mein Vater war bei der Waffen-SS im Krieg und war lange in Kriegsgefangenschaft, war auch zum Tode verurteilt im Malmedy-Prozess, ist aber begnadigt worden, wie ganz viele andere auch. Und hat sehr viel darüber gesprochen, ganz anders als andere Väter, die nie über den Krieg gesprochen haben, hat er sehr viel darüber gesprochen. Der war bei der Waffen-SS, der war 1944, 45 bei der Ardennen-Offensive. Der war in Malmedy, wo es eben bei dem Vormarsch der Deutschen eine Metzelei unter amerikanischen Soldaten gegeben hat. Der war anschließend in Dachau, mitzählend zu den Hauptangeklagten beim Malmedy-Prozess, ist zum Tode verurteilt worden, also hat wochenlang mit dieser Ungewissheit, ob es vollstreckt wird oder nicht, gelebt. Ist nach dem Krieg zum Grenzschutz, weil die Bundeswehr gab es noch nicht, und dann zur Bundeswehr gegangen, also eine ungebrochene deutsche Karriere. Ich wollte hingucken. Ich habe ja auch meine Eltern gefragt, was sie im Dritten Reich mitgekriegt haben, außer dass mein Vater bei der Waffen-SS war. Was haben sie von den KZs gewusst? Nein, nichts haben sie davon gewusst. Also ich habe einfach so einen Schluss gezogen, wenn ich jetzt mal verkürzen kann. Meine Eltern haben also nichts gemerkt und nichts gesehen und nicht hingeguckt, sondern mitgemacht. Ne? Ich habe für mich den Schluss daraus gezogen, ich gucke hin, ich gucke immer hin. Ich will alles wissen und ich will immer hingucken und vor allen Dingen, was ist jetzt los? Und das will ich wissen und das will ich verstehen. Das beschreibt die Mutter auch, dass sie in einem militärischen Haushalt, in einer militärischen, funktionalen, aggressiven fast Atmosphäre groß geworden ist und dass sie das eigentlich fortgesetzt hat. Die Psychotherapeutin und Buchautorin Claudia Harmann arbeitet seit 15 Jahren am Thema Generationenkonflikte. Ihr Buch Kontaktabbruch, wenn Kinder und Eltern verstummen, wurde ein Bestseller. Sie hat ja sozusagen das übernommen, was sie von ihrem Vater erlebt hat, nämlich einer Ideologie folgen, das ganze Leben dafür zu opfern, das ganze Leben für diese Ideologie zu geben. Der Vater war SS-Mann. Ja. Er hat also funktioniert als Jugendlicher, sicherlich ist er reingerutscht, auch wie die Tochter, in eine Ideologie, die er dann mit aller Härte durchgeführt hat. Der Vater scheint offensichtlich auch ein Täter gewesen zu sein. Das heißt, er hat Verantwortung getragen für Ermordungen an Amerikanern. Und die Tochter trägt auch Verantwortung in ähnlicher Weise, nämlich sie rutscht auch in eine Ideologie und geht dafür um jeden Preis. Das hat sich ja für mich so zugespitzt, dass ich auch den neuen Faschismus in Deutschland habe einziehen sehen. Und für mich wurde es immer dringender, an der Stelle mehr zu tun, sodass ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte, ein anderes Leben zu führen, weil das wurde zu meinem Lebensinhalt und es wurde zu einer wirklichen Notwendigkeit. Ich musste einfach handeln. Und ich habe mir dann gesagt, dass, ja, ein intensives drauf einlassen, sich nicht mit einem Muttersein vereinbaren lässt. Ich wusste, dass sie im Untergrund ist. Ja klar, es gab viele Leute, die wir kannten, die nicht mehr offiziell irgendwo lebten, die abgetaucht waren, die dann irgendwo wieder auftauchten und wenn es gut ging, eben lebend auftauchten. Mein Leben ging nur da lang. Ich musste unbedingt gegen den Staat was unternehmen, der Ulrike Meinhof ermordet hat. Das war für mich keine Frage. Und da ging nicht mehr Wort, da ging nur noch Tat. Und dann ist das Gefühl, wie geht es mir, in den Hintergrund getreten. Das war zweitrangig. Die Tagesschau am 9. Mai 1976. Über die Maßnahmen der Behörden und die bisherigen Ergebnisse berichtete uns der baden-württembergische Justizminister Bender. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei sind in die Untersuchung des Vorganges eingetreten. Nach unseren bisherigen Feststellungen wurde Ulrike Meinhof gestern Abend gegen 22 Uhr zuletzt lebend gesehen und bis gegen 22.30 Uhr hörte man Geräusche aus der Zelle. Letzte Aufzeichnungen der Toten sind bisher nicht vorgefunden worden. Noch heute Vormittag wurde die Leiche zur richterlichen Leichenöffnung verbracht. Die Obduktion hat keine Feststellungen ergeben, die dem ersten Augenschein widersprechen. Anhaltspunkte für ein Einwirken dritter Personen sind nicht zu erkennen. Der Selbstmord von Ulrike Meinhof kam, wie Minister Bender darüber hinaus mitteilte, für die Behörden völlig überraschend. So sei sie auch nicht besonders überwacht worden. Der Theologe und Publizist Dr. Jörg Herrmann hat sich lange Zeit mit destruktiven Kulten beschäftigt. Mission mit allen Mitteln ist der Titel seines Buches über Scientology. Auch die RAF war in seinen Augen ein destruktiver Kult, ein Ort der Geborgenheit und ein Gefängnis. Darüber schrieb er das Buch Andreas Baader, Das Leben eines Staatsfeindes. Ich glaube, man hatte ein ganz größenwahnsinniges Gefühl von sich selber. Und das hat man eben ohne Umstände, ohne zu zögern, eben auch so kommuniziert. Da gab es sozusagen keine Bescheidenheit oder keine Selbstkritik. 1. Juli 1977. In Frankfurt am Main überfallen RAF-Mitglieder das Waffengeschäft Fischlein. Erbeuten 15 Revolver und 3 Pistolen. 30. Juli 1977. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Großraum Frankfurt und in Norddeutschland wird fieberhaft nach den Mördern des Bankiers Jürgen Ponto gefahndet. Der langjährige Vorstandssprecher der Dresdner Bank, der zu den bedeutendsten Bankfachleuten in der Bundesrepublik gehört, erlag am Nachmittag den Folgen eines auf ihn in Oberursel verübten Attentats. Der Anschlag wurde offenbar von 3 Personen verübt. Hauptverdächtige ist die aus Hamburg stammende Susanne Albrecht, die sich anscheinend unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zutritt zum Haus des Ermordeten verschaffte. Dieter Möller besuchte für uns am Abend eine Pressekonferenz der zuständigen Staatsanwaltschaft und der Polizeibehörden in Bad Homburg, auf der Einzelheiten des Attentats bekannt gegeben wurden. Der Sachverhalt ist der, dass gegen 17.10 Uhr heute 3 zunächst unbekannte Personen am äußeren Gartentor des Hauses von Herrn Ponto geklingelt haben. Ganz in den Untergrund gegangen ist sie mit den sogenannten Bekennerschreiben. Das ist ja kein Bekennerschreiben. Das ist ja eigentlich, wenn man sich das mal inhaltlich anguckt, nicht sehr inhaltsreich. Zu der missglückten Entführung und anschließenden Ermordung von Ponto. Und da war klar, jetzt werden irgendwann wieder in der Bahnfelder Straße zu früher Zeit Uniformierte vor der Tür stehen und eine Hausdurchsuchung machen. Das kannten wir ja schon anlässlich bestimmter Ereignisse. Das war nach Stockholm so, das war bei der Aktion Winterreise so, also bei der Lorenz-Entführung so, dass bei irgendwelchen besonderen Ereignissen im linken Umfeld der RAF Hausdurchsuchungen bei uns gemacht wurden. Und so war es dann ja auch. Ich konnte nicht mehr nach Hause an dem Tag, wo Ponte erschossen wurde. Weil das war Bullen bekannt, dass wir zusammen hingen. Und wir hatten ja vorher auch zusammen noch im Anwaltsbüro teilweise gearbeitet. Da liefen ja die Infos zusammen. Ich habe da schon mit in der Wohnung geschlafen eine ganze Zeit. Und dann war der Prozess der Aufnahme sozusagen abgeschlossen. Und ich war Teil der Gruppe und habe dann irgendwann in den nächsten 14 Tagen meine Knarre gekriegt. Oberlandesgericht Stuttgart 1992. Aus dem Urteil. Zur Unterstützung der Schleierentführer entfaltete die Angeklagte nach dem 5. September 1977 folgende Aktivitäten. Sie erledigte tagtäglich Depotarbeiten. Dabei verbrachte sie Waffen, zum Beispiel Revolver, Maschinenpistolen, Munition, Ausweispapiere, Fälschungsutensilien und Geld in konspirativ angelegte Verstecke der RAF oder holte solche Gegenstände aus Depots. Hierzu benutzte sie die von ihr am 3. und 10. September 1977 unter falschem Namen gemieteten Kraftfahrzeuge. 5. September 1977. Als ich im Radio gehört habe, dass Schleyer entführt wurde und dann mitgekriegt habe, dass das tatsächlich die Gruppe gemacht hat, in der ich auch war, ich war in dieser Vorbereitung nicht drin, das fand ich toll. Ja, da hatte ich ein Erfolgsgefühl. Soeben ist unsere Maschine fertig mit der Magnetaufzeichnung, die ich mitgebracht habe. Vor etwa knapp anderthalb Stunden ist es passiert in Köln-Braunsfeld. Vielleicht sollten wir die Bilder jetzt mal abfahren. In Köln-Braunsfeld ist es passiert, dass zwei Mercedes ankamen, beide mit Stuttgarter Kennzeichen. Und das ist der Tatort. Wir sollten gleich vorweg sagen, man sieht also schon einen Toten dort liegen, aus dem Wagen herausgefallen. Es war also wohl so, nach ersten Berichten, es war sehr schwierig am Ort überhaupt zuerst Informationen zu kriegen. Auch die Polizei war noch etwas kopflos, will ich nicht sagen, aber doch sehr aufgeschreckt. Und man wusste also gar nicht genau, was alles passiert war. Denn das liegt zum Teil daran, dass die Zeugen, die da waren, die an der Tat teilgenommen haben, die Beamten, die Sicherheitsbeamten, nicht mehr reden konnten. Sie sind nämlich tot. Es gibt vier Tote dort an der Ecke Viktor-Stadt-Straße. Es sind wahrscheinlich zwei Fahrer und zwei Sicherheitsbeamte. In den Wagen hat der Arbeitgeberpräsident Schleyer gesessen. Und als ich wegfuhr, vor 10 Minuten, hieß es, er ist nicht da, er ist auch nicht unter den Toten. Also kann er nur entführt sein. 6. September 1977. Die Bundesregierung erhält nachmittags das erste Ultimatum und ein Bekennerschreiben der RAF. In dem Schreiben wird die sofortige Haftentlassung von 11 Inhaftierten verlangt, unter ihnen die Stammheimgefangenen, sowie die Ausreise der Inhaftierten in ein Land nach Wahl und die Geldübergabe von 100.000 D-Mark an jeden und jede Freigelassene. Die zweite Generation kreiste ja nur um dieses große Thema der Big raushole. Ne? Also man hatte im Grunde überhaupt keine nach außen gerichteten Ziele mehr, sondern es ging um die Befreiung der Stammheimer. Und es war schon sehr erstaunlich, wie es den Stammheimern und Bader und Co. gelungen ist, dieses Bild der Isolationsfolter quasi nach außen zu transportieren. In Wahrheit hatten sie ja unglaublich luxuriöse Situationen in diesem Gefängnis. Wenn man sich das mal genauer anguckt, also das ist schon erstaunlich, dieser Widerspruch. Dr. Wolfgang Kraushaar gilt als einer der profiliertesten deutschen Forscher zur Geschichte des linksradikalen Terrorismus. So gab er mit dem Buch »Die RAF und der linke Terrorismus« eines der Standardwerke zur Roten Armee-Fraktion heraus. Sie haben es fertiggebracht, außerhalb der Gefängniszellen sehr viel Zuspruch zu gewinnen über bestimmte sogenannte Folterkomitees, die natürlich in Wirklichkeit Anti-Folterkomitees waren, aber die hießen so Folterkomitees, dass sie bei einem nicht unerheblichen Kreis von Linken halt immer noch Mitleid und in gewisser Weise auch eine Form des partiellen Zuspruchs gewonnen hat. Das palästinensische Kommando Matir Halimech entführt ein Flugzeug der Lufthansa mit der Forderung nach Freilassung der RAF-Häftlinge in Stammheim. Am 17. Oktober wird der Flugzeugkapitän Jürgen Schumann erschossen und das Flugzeug von einer GSG-9-Einheit gestürmt. 3 der 4 Kommandomitglieder werden erschossen. 18. Oktober. In ihren Zellen im Gefängnis Stuttgart-Stammheim werden Andreas Bader und Gudrun Enzlin tot, Jan-Karl Raspe sterbend und Irmgard Möller verletzt aufgefunden. Die Journalisten Tag und Nacht auf diesen Hubschrauber-Landeplatz gestarrt. Sie hatten für den Fall gewartet, dass die hier inhaftierten Terroristen doch noch gegen Hans-Martin Schleyer oder die Geiseln in der Lufthansa-Maschine ausgetauscht würden. Nach dem glücklichen Befreiungsmanöver in Mogadischu schien alles klar. Erst als heute früh überraschend Notarztwagen in den Gefängniskomplex hineinfuhren und Vertreter der Staatsanwaltschaft auf der Bildfläche erschienen, wurde klar, dass Andreas Bader, Jan-Karl Raspe, Gudrun Enslin und Irmgard Möller dieses Gefängnis doch noch verlassen würden. Allerdings auf andere Weise als ursprünglich geplant. Was sich heute früh da oben im siebten Stock der Stammheimer Anstalt getan hat, ist auch nach einer Pressekonferenz des baden-württembergischen Justizministers Bender noch nicht klar. Es ist schließlich auch völlig ungeklärt, wie die vier Häftlinge überhaupt Bescheid davon bekommen haben, dass das Manöver in Mogadischu gelungen war, dass also die Geiseln frei war und damit die Chance gesunken war, dass sie selbst doch noch freigepresst werden konnten. Es gibt die Faszination der Militanz, es gibt irgendwie die Faszination, sich selber als eine Art Avantgarde oder Elite zu erleben, die gewissermaßen die Analyse der Gegenwartssituation hat und weiß, wohin die Reise gehen muss. Also ich glaube, das sind starke Dimensionen solcher Erfahrung. Also vor allen Dingen dieses Elitebewusstsein und eben auch die Faszination für militante Interventionen, die Aura der Gewalt, dass man eben mit den Gewaltmitteln tatsächlich jetzt etwas ändern könne. Und die Gewalt wurde ja immer legitimiert als Gegengewalt, also die große Gewalt des Systems, die man überall beobachtete, von Vietnam bis hin zur NS-Vergangenheit und ihren fortwirkenden Anteilen, legitimierte ja die sogenannte Gegengewalt. Von daher, man sah sich auf dem richtigen Weg. Also ich habe während meiner Zeit in der RAF ja im Wesentlichen so Zuarbeit gemacht, würde ich jetzt mal so sagen. Also wie Depots angelegt und gepflegt und Wohnungen gemietet und gepflegt. Und da war ich, glaube ich, auch ganz gut drin. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was die RAF und den bewaffneten Kampf ausgemacht hat. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich das zwar eigentlich gut finde, aber dass ich das gar nicht bin. Dass ich diese Geschichte, Kämpfen mit der Waffe in der Hand, dass ich das gar nicht ausfülle. Dass es das gar nicht mein Ding ist. Ich hätte zwar gerne das gewollt, aber ich war es gar nicht. Und ich glaube, das haben die anderen eher gemerkt als ich. Also ich wollte es eigentlich nicht merken. Ich wollte unbedingt dabei sein und mitfighten und habe dann eben einen anderen Teil gemacht. 25. Juni 1979. Der Oberkommandierende der NATO-Truppen in Europa, US-General Haig, ist heute bei seinem Hauptquartier in der belgischen Stadt Kostou knapp einem Attentat entkommen. Über diese Landstraße fuhr Alexander Haig heute Morgen von seinem Haus in der Ortschaft Aubourg zum 5 Kilometer entfernten NATO-Hauptquartier. Die Sprengladung, sie war unter einer Brücke versteckt, wurde offensichtlich zu spät gezündet. Sie beschädigte nur den hinteren Teil der Generalslimousine, die sofort ins Hauptquartier weitereilte. Die Explosion zerstörte jedoch das dicht hinterherfahrende Sicherheitsauto. Zwei Beamte, ein Belgier und ein Amerikaner, wurden dabei verletzt. Die belgische Polizei glaubt, dass die Bombe eine Sprengkraft von mindestens 10 Kilogramm TNT hatte. Fahndungsbeamte entdeckten ein Zündkabel, das in ein 200 Meter entferntes Gebüsch führte. Dort wollen Augenzeugen heute Morgen zwei Männer gesehen haben, die auf einem Motorrad verschwanden. Oberlandesgericht Stuttgart 1992. Die Einlassung der Angeklagten. Die Angeklagte räumt ein, in der RAF sei bereits im Frühjahr 1978 über eine Entführung von General Haig diskutiert worden. Damals seien die ersten Ausspähungen durchgeführt worden. Sie sei im April 1978 mit Christian Klar, Elisabeth van Dijk und Rolf Heißler nach Brüssel gefahren. Sie hätten den Wohnsitz von General Haig und die möglichen Routen vom Wohnsitz zum Hauptquartier erkundet und darüber Aufzeichnungen gefertigt. Ich war einfach eine Zögerliche. Ich habe mich nicht entschieden. Ich wollte die Waffe nicht in die Hand nehmen, konkret. Ich hatte sie zwar dabei, aber ich wollte sie dann doch nicht in die Hand nehmen. Und insofern wurde ich zum Problem. Das ist eben so nicht gedacht gewesen, ne? Die Waffe sollte auch mal in die Hand genommen werden. Eigentlich zur Verteidigung, aber es gab ja auch Aktionen, da wurde die Waffe in die Hand genommen und betätigt. Und ich war eben nicht dabei. Ich war zögerlich und ich habe den anderen insofern bin ich denen auf den Keks gegangen. Und das war ja auch ein Problem, dass in diesen Aktionen 77 viele Leute zu Tode gekommen sind oder verwundet worden, die wir ja erstmal nicht als Aktionsopfer, sag ich mal, ausgesucht hatten, also Stellvertreter des Staates, sondern die Fahrer, was ja ganz normale Leute waren. Und das habe ich vorher nicht problematisiert. Das habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Frühjahr 1980. Die RAF-Mitglieder Susanne Albrecht, Werner Lotze, Christine Dümlein, Monika Helbing, Eckhard von Senckendorf-Gudent, Jutta M., Ralf Baptist Friedrich und Silke Meyer-Witt steigen aus der Gruppe aus. Sie werden mit Absprache der Staatssicherheit mit neuer Identität in der DDR untergebracht. Inge Fied folgt ihnen später. Peter Jürgen Boog flieht nach Hamburg. Es war dann die Ausnahmesituation, dass am Ende der zweiten Generation 1979/80 eben 8 RAF-Mitglieder auf einen Schlag aufhören wollten, dem bewaffneten Kampf den Rücken kehren wollten. In dieser Zeit suchte man dann verzweifelt nach einem Aufnahmeland. Dabei dachte man erst an linksrevolutionäre Staaten der Dritten Welt, Kapverden, Mosambik, Angola, die waren in der Diskussion. Allein als man die Vermittlung Ostberlins bemühte, um dort in diesen Ländern Aufnahme zu finden, war es dann die Staatssicherheit der DDR, die von sich aus anbot, die demobilisierten Kämpfer doch in den Osten Deutschlands zu bringen. Tobias Wunschig, Historiker. Themenschwerpunkt von Tobias Wunschig: die Rote Armee-Fraktion und deren Kooperation mit dem Ministerium für Staatssicherheit, die RAF-Stasi-Connection. Die RAF war über dieses Angebot recht erfreut. Schließlich war es dort wesentlich einfacher, 8 Deutsche zu verbergen als 8 Weiße in einem schwarzafrikanischen Land. Das Interesse der Staatssicherheit dabei war, den potenziell auch für die DDR und ihre Repräsentanten gefährlichen RAF-Terroristen noch besser auf die Finger schauen zu können, noch mehr in Erfahrung zu bringen von ihren Absichten und Plänen und vor allem mit dem Aussteigern in der DDR ein Faustpfand in der Hand zu haben. Ein Faustpfand dafür, dass sich die aktive RAF wirklich niemals gegen das SED-Regime wenden würde. Seit Mitte der 70er Jahre gab es den unausgesprochenen Deal zwischen MFS und RAF. Ihr dürft durch die DDR reisen, kündigt das aber vorher an. Dafür aber bitte keine Anschläge im Osten Deutschlands. Und wir wollen gern auch wissen, was für Aktionen im Westen geplant sind. Hintergrund war, dass die Agenten der MFS-Hauptverwaltung Aufklärung bei Großfahndungen nach Terroranschlägen im Westen oft mit ins Netz gerieten. Dank der Informationen aus RAF-Kreisen konnte die Stasi ihre Spione dann rechtzeitig aus der Schusslinie nehmen. Verbindungsfrau der ersten Stunde war Inge Fied. Ihr ist es zu verdanken, dass 10 RAF-Mitglieder Asyl, Arbeit und Wohnung in der DDR fanden. Im Gegenzug wurden Spitzeldienste erwartet. Ich bin der Überzeugung, erstens, dass der BRD-Staat das gewusst hat oder Teile des Staates, dass es eine Abmachung gab und dass die DDR einen großen Teil unserer Gruppe ja aufgenommen hat und damit die Gruppe dezimiert war und mehr unter Kontrolle war und gleichzeitig dem Rest der Gruppe eine Unterstützung angeboten hat. Das heißt, sie hatten Kontakt zu der noch kämpfenden Gruppe und haben auch da Möglichkeiten gehabt, die vielleicht zu unterwandern. Jedenfalls werden sie es schon getan haben, weil sie sich selber einen Vorteil davon versprochen haben und nicht aus reiner Solidarität. Wolfgang Kraushaar. Es hat ja bereits damit begonnen, 1970, dass die beiden ersten RAF-Gruppen, die im Juni 1970 in den Nahen Osten ausgeflogen waren, um sich in einem Trainingscamp der El-Fatah ausbilden zu lassen. Das wäre ja überhaupt nicht möglich gewesen, dass die hätten ein- und ausfliegen, damit wieder zurückkommen können, um dann den bewaffneten Kampf zu beginnen, ohne die Duldung durch die Grenzkräfte der DDR. Und das ist eine Entscheidung gewesen, die von ganz oben gefällt worden ist. Das ist überhaupt keine Frage. Die DDR erwartete von Ihnen, dass Sie den bewaffneten Kampf wirklich an den Nagel hängten. Sie sind nicht mehr in irgendeiner Weise aktiv eingesetzt worden. Sie mussten allerdings Ihr Wissen preisgeben, Ihr Wissen darüber, was aktuell die Absichten der Untergrundkämpfer der RAF, wohl auch konkurrierender Gruppierungen waren, welcher Pässe man sich bediente, alle Informationen, die zum Untergrundkampf in irgendeiner Weise nützlich waren. Letztlich war es aber Ihre Hauptfunktion, eben als Faustpfand verfügbar zu sein. Wir waren ja in der DDR in verschiedenen Städten untergebracht und möglichst weit im Osten, möglichst nicht in einer Stadt, die internationales Flair hatte, wie zum Beispiel Leipzig oder Dresden. Berlin sowieso nicht, weil es zu nah an der westlichen Grenze war. Und ich weiß nicht, warum sie uns nicht in einer Stadt untergebracht haben, aber ich denke, die Chance, dass wir unauffällig integriert werden, war natürlich größer, wenn wir in verschiedenen Städten waren. Und für den Fall, dass ein Paar oder eine Person auffliegen sollte, mussten eben nicht alle die Stadt verlassen. In gewisser Weise habe ich da Wurzeln geschlagen in der DDR. Ich fühlte mich die ersten Jahre total sicher und deshalb auch das zweite Kind. Und die kulturellen Lehrstellen habe ich dann manchmal in Berlin aufgefüllt. Auch mal in eine Kneipe gehen und etwas von lockerem Sein fühlen, eine andere Umgebung spüren. Das war sehr klein, muss ich sagen. Sehr bescheiden. Und es ging mir schon manchmal ziemlich auf den Keks. Und manchmal hat geholfen Urlaub an der Ostsee. Und manchmal hat geholfen das Wissen darum, dass ich da bin und dass ich nicht im Knast sitze. Der wichtigste Auftrag für die Ex-Terroristen lautete eigentlich, nicht aufzufallen. Wäre der Weltöffentlichkeit bekannt geworden, dass das SED-Regime 10 Ex-Terroristen beherbergt, wäre der Imageschaden für Ostberlin einfach viel zu groß gewesen. Deswegen mussten sie ganz durchschnittliche, gewöhnliche DDR-Leben führen. Oft waren sie ja als Pärchen in die DDR gekommen, heirateten dann unter ihren Aliasnamen, setzten teilweise Kinder in die Welt. Die Staatssicherheit führte sogenannte operative Personenkontrollen gegen sie durch. Das heißt, sie hatte die Aussteiger selbst im Visier, kontrollierte die Post, hörte die Wohnungen ab, belauschte das Telefon. Juni 1990. Die 10 RAF-Aussteiger in der DDR werden verhaftet. Das Neubaugebiet in Magdeburg-Nord ist ein idealer Unterschlupf. Große Wohnblocks bieten Anonymität. Das ist hier offenbar genauso wie in der Bundesrepublik. Die Nachbarn wunderten sich allenfalls, dass die Festgenommene immer wieder andere Autos fuhr. Sonst fiel ihnen nichts auf. Ost-Berlin, Stadtteil Marzahn. Hier lebte Susanne Albrecht unter falschem Namen seit fast 10 Jahren. Im eintönigen Grau der Hochhäuser war die 39-Jährige mit einem DDR-Bürger verheiratete Mutter mit einem Kind nicht weiter aufgefallen. Dass sie eine der meistgesuchten mutmaßlichen Terroristinnen der Bundesrepublik war, wusste wohl nur die Staatssicherheit, als Susanne Albrecht 1980 in die DDR eingebürgert wurde. Solange der SED-Staat funktionierte, waren die Untergetauchten nahezu perfekt geschützt. Werner Lotze zum Beispiel arbeitete 10 Jahre lang im Chemiewerk Schwarzheide im Kreis Cottbus, zuerst als Kraftfahrer, später als Schichtführer. Seine Kollegen wussten zwar, dass er aus der Bundesrepublik gekommen war, über die Motive seiner Übersiedlung hatte er sich aber immer ausgeschwiegen. Das mit der Verhaftung, das hat sich ja im Grunde schon angebahnt, weil es waren ja einige vor uns schon verhaftet worden. Und wir hatten auch selber schon gemerkt, dass wir observiert werden, dass bei uns merkwürdige Typen vor der Wohnung stehen, wo wir nur gesagt haben, das sind Bullen, und zwar aus dem Westen. Das hat man gerochen, 3 Meter gegen Wind. Ne? Nachdem die Mauer gefallen war und sich die SED und die DDR als Staat in Auflösung befanden, war es natürlich naheliegend, dass diejenigen, die dort untergetaucht waren, irgendwann an Tageslicht bekommen würden. Und 1990 im Juni sind die dann auch tatsächlich der Reihe nach gefasst worden und sind dann peu à peu vor Gericht gestellt worden. Und sie sind ja wirklich nicht nur Aussteiger gewesen, sondern dann auch Kronzeugen geworden. Viele von denen haben dann ja auch ausgepackt und haben sehr weitreichende Aussagen gemacht. Wir haben dann noch hin und her überlegt, ob wir noch handeln können und wie wir handeln könnten. Wollen wir uns entziehen? Wie könnten wir uns entziehen? Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Das geht nicht. Ne? Das ist jetzt zwar eine ganz harte Geschichte, aber jetzt müssen wir uns dem stellen. So geht das nicht weiter. Ne? Wir können jetzt nicht nochmal irgendwohin verschwinden. Und kaum hatten wir das zu Ende überlegt, war es auch schon vorbei. Dann ging es noch darum, wieso sie uns jetzt eigentlich festnehmen. Also mit meinem DDR-Namen lag ja nichts vor. Dann wurden aber Fingerabdrücke genommen. Und dann war das natürlich gleich klar. Aber da war ich erstmal gescheitert. Und da war kein Land in Sicht. Da war nur nichts in Sicht. Ja, also nach der Verhaftung, die erste Nacht, das war erstmal der ziemliche Hammer. Das war ziemlich heftig. Da bin ich erstmal abgesackt. War ich einfach erstmal K.O. Also da war ich einfach emotional fertig. Ne? Und dann 3 Tage keinen Kontakt nach draußen. Wie in so einem Vakuum. Ich habe dann gehört, andere von den Aussteigern sind auch dort. Draußen habe ich irgendwelche Wortfetzen mal gehört. Ja, nach 4 oder 5 Tagen sind wir dann alle verlegt worden aus diesem Mitte-Knast. Das war ja noch DDR. Und sind dann ziemlich schnell einige von den letzten glorifizierten DDR-Einschätzungen in den Bach untergegangen. Ja, ich habe mich dann nach mehreren Tagen freiwillig ausliefern lassen in die Bundesrepublik, weil klar war, ich habe erst noch dagegen gefightet, aber es war klar, das System ist zu Ende. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt nur den Weg, sich zu stellen und das anzunehmen. Das ist der einzige Weg. Dass meine Mutter wieder aufgetaucht ist, habe ich quasi aus den Medien erfahren, dass sie verhaftet wurde. Und dann haben wir natürlich im Fernsehen nachgeguckt, was da los ist. Und dann war ich ganz schön emotional aufgewühlt und auch besonders geschockt, als ich noch erfahren habe, dass ich eine Schwester habe. Ich wusste ja nichts von meiner Schwester, die viele Jahre jünger war und die nun ein Familienleben in der DDR führte. An meiner Stelle. Es gab kein Lebenszeichen von mir aus der DDR. Es ist ja so, dass die Post komplett kontrolliert wurde. Und das ist uns auch gesagt worden. Sowohl hin als auch zurück. Ne? Und nach dem Motto, wir beobachten das, aber Mutter bleibt ja Mutter. So. War so ein Hinweis. Klar, ich weiß gar nicht, ob wir am Tag vorher oder nachher Ralf besucht haben in Schwedt. Da haben wir nämlich das Haus aufgesucht, wo die beiden gelebt haben. Und das war direkt nach dem Gefängnisbesuch 1990. Und das war schon echt richtig heftig für mich, muss ich sagen, da reinzukommen in die Wohnung, wo meine Mutter all die Jahre gelebt hat, mit einem anderen Kind vor allem. Das war auch nochmal ein sehr schweres Gefühl, als das bekannt wurde für mich. Und dann die ganzen Fotos. Ralf hat uns halt alle Fotos gezeigt von denen aus der Familie und war sehr offen und freigebig und freundlich und ja, so ein ganz umgänglicher, freundlicher Mann erstmal so. Und hat uns rumgeführt, alles gezeigt. Aber für mich war das echt ja, direkt mit Bauchschmerzen verbunden, sage ich mal. Mich ganz schön fertig gemacht. Für mich war es sehr schwer zu erfahren, dass meine Mutter noch ein Kind hatte mit einer neu gegründeten Familie und dass ich von all dem nichts wusste und dass dieses Kind quasi meine Stelle eingenommen hat, dass sie als all ihre Liebe und Fürsorge diesem Kind zuteil kommen lassen konnte und dass ich davon aber nichts abbekommen habe. Es ist einfach so, sie hatte zu ihrer anderen Tochter eine ganz andere Bindung als zu mir. hat sie einfach. Es ist keine gewachsene Mutterbeziehung, die ich zu meiner Mutter habe. Es ist ein neues Kennenlernen aus einer fast erwachsenen Perspektive heraus. Und das ist schmerzlich. Man kann es nicht nachholen, diese ganze Zeit. Diese Frage, warum hast du mich verlassen, kannst du nicht beantworten. Da kann man rational rangehen, aber die Bedürfnisse eines Kindes sind ja nur zum Teil mit einer Rationalität zu befriedigen. Das ist was, da bleibt halt einfach was. In der Knastzeit bin ich so gefühlsmäßig aufgetaut, so würde ich das mal sagen. Also das war ja die erste Gelegenheit, durch diese lange Zeit meine eigene Geschichte nochmal durchzunehmen und auf mich wirken zu lassen. Und da bin ich gefühlsmäßig aufgetaut. Ich habe mich mehr befasst mit den Aktionen, mit den Opfern und mit meiner eigenen Familie. Das war für mich total wichtig. Das war vorher mehr so wie, naja, ist ja scheiße, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Und ich habe ja auch schon gemerkt, was es bedeutet, keine Familie zu haben in der Zeit in der DDR. Und meine Familie und meine Tochter, die wussten ja gar nichts. Die haben ja auch ziemlich was durchgemacht, was mich angeht. Die wussten nicht, wo sie mich hindenken sollten, ob ich überhaupt noch lebe. Und das ist mir da gefühlsmäßig und so rein menschlich einfach mal viel näher gekommen. Das konnte ich dann zulassen. Aus der DDR heraus durften sie ja keinen Kontakt aufnehmen. Und ich glaube, das wurde auch kontrolliert, ne? Ich glaube, da gab es wenig Chance, da Kontakt aufzunehmen über die Schiene. Dennoch finde ich das unverständlich, dass sie nicht einmal angerufen hat oder sich gemeldet hat. Sie wohnt im Land nebenan sozusagen, ja, nicht in Mexiko. Dass ich den Namen behalten habe, hat mehr damit zu tun, dass es mein letzter Kontakt, meine einzige Brücke, mein einziger Kontakt zu meiner Mutter war. Und den wollte ich nicht zerreißen. Und auch jetzt, wo ich geheiratet habe, den wollte ich behalten. Naja, das ist mein Name, der mich schon immer begleitet. Und ganz abgesehen davon, dass er ganz schön ist, ist es auch so mein Kontakt, meine Verbindung zu meiner Ursprungsfamilie. Und das war, glaube ich, so ein wichtiger Grund, den auch über die Jahre zu halten. Das war so die letzte Bindung zu meiner Mutter. Umso enttäuschender war es dann, als sie geheiratet hat im Gefängnis damals. Da hat sie dann ihren Namen, den sie ja kurzfristig wieder hatte, nachdem sie unter falschen Namen in der DDR gelebt hat, hat sie ihren Namen weggegeben und den von ihrem Mann angenommen. Und das war für mich ein ganz schöner Schlag, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht angehen. Was machst du da für eine Scheiße? Deine Tochter hat sich diesen Namen immer erhalten und du hast nichts Besseres zu tun, als ihn schnell loszuwerden. Was ist das für ein zweiter Verrat an dem Kind? Das ist etwas, was ich nie verstanden habe und auch nicht verstehen werde, wie das darüber nachdenken, über die eigene Situation und die der Tochter, da auf einmal aufhört. Ich habe mich jahrelang gebremst. Ich habe mich jahrelang zurückgehalten und ich war ja immer nur traurig, aber ich war ja nie wütend, dass meine Mutter nicht da ist. Das musste ich erst mal lernen, dass ich auch wütend sein darf darüber und das auch bin oder war. Die Wut dazu zu lassen und zu empfinden, das war ein ganz schöner Prozess einfach auch. Also ich glaube, mein damaliger Freund hat mich da ein bisschen bei unterstützt. Der hat mir auch ganz klar gesagt, ich soll doch mal hingucken, meine Mutter hat mich verlassen, ne? Und allein das so zuzulassen, das so zu sagen und zu empfinden, ist schon mal ein ziemlicher Schritt. Weil das ist ja eine Wahnsinnsverletzung, wenn man sich das eingesteht, dass die Mutter einen verlassen hat. Und dann habe ich das sicherlich auch noch in meiner Folgetherapie auch ein bisschen ansatzweise gelernt. Also ich peu à peu wirklich nur. Das war nicht so, dass ich mich da gleich reinbegeben habe. Das ist ja auch, man hat ja auch Angst vor Gefühlen, die man nicht kennt, unbewusst. Das ist ja nichts, dass man sagt, jetzt schnappe ich mir mal die Wut und lass die voll zu. Das muss man ja auch erstmal, finde ich, dann lernen, damit umzugehen und nicht da davon unterzugehen oder durchzudrehen. Ich habe versucht, ihr ein verantwortungsvoller Vater zu sein. Ich habe nicht versucht, jetzt sie zu betütteln. Ich habe nicht versucht, ihr das Leben besonders schön zu machen. Ich habe versucht, ihr das so schön zu machen, wie es den Umständen entsprechend angesagt war und funktionierte. Ich glaube schon, dass ich eine liebevolle Beziehung zu meiner Tochter hatte. Aber die kann diesen Verlust der Mutter nicht ersetzen. Ich habe als Kind ganz große Verlassenheitsgefühle gehabt. Ich habe immer Angst gehabt, meinen Vater zu verlieren. Dass der Nächste geht, der nah dran ist an mir. Ganz doll. Wenn der sich da in unserer Wohngemeinschaft in der Bahnfelder Straße weit aus dem Fenster gelehnt hat, habe ich immer Angst gehabt, der fällt gleich raus. Oder also ich bin eher auch ein ängstlicher Mensch geworden über all die Jahre. Ja, viel Angst, verlassen zu werden, zu verlieren. Fahndung in Magdeburg. Seit einigen Tagen hängen hier, wie in der ganzen DDR, Fahndungsplakate, die das Bundeskriminalamt in die DDR geschickt hat. Möglicherweise wurde Inge Fied auf einem solchen Plakat erkannt. Die Auslieferungsersuchung ist im Mai hier eingegangen, am 15. Mai. Daraufhin wurden Fahndungsmaßnahmen ausgelöst. Heute wird Frau Albrecht dem Haftrichter vorgeführt. Nachdem der Haftbefehl in Rechtskraft erwachsen ist, werde ich über das Ersuchen des Generalbundesanwalts entscheiden. Nach dieser erneuten Festnahme einer mutmaßlichen RAF-Terroristin ist klar, dass die DDR früher ein Rückzugsgebiet für Terroristen war. Ich hatte einige Zeit nach der Verhaftung meiner Mutter so eine Augenentzündung, eine Entzündung auf der Netzhaut. Und ich denke auch, dass das einfach eine klare Reaktion auch von meinem Körper war, dass ich da ganz schön überfordert war mit der Situation und ganz schön im Stress. So Augenentzündung, auch die Dinge nicht alle so auf einmal sehen wollen, das war schon heftig. Wir hatten schwer miteinander, das war nicht leicht. In Hamburg erinnere ich das noch, das war ein relativ kleiner Raum, der Besuchsraum im Gefängnis. Und da gibt es immer ein bis zwei Wärter, die mit im Raum sind. Und da sitzt man sich gegenüber. Und ich weiß noch, dass einmal ein Wärter, als wir uns dann in den Arm nehmen wollten, dazwischen gegangen ist und gesagt hat, dass das nicht geht. Und das war so schrecklich für mich. Da bin ich echt in Tränen ausgebrochen. Das ging echt gar nicht. Da habe ich die Mutter endlich wieder, da ist die Frau, ja. Und dann darf man sich noch nicht mal einen Arm nehmen. Das war echt fürchterlich. Dann war das für mich, das war ziemlich schwer und hart auszuhalten. Ich hätte auch gern manchmal gesagt, ach, lass uns doch mal über was anderes sprechen. Weil ich wusste genau, was das bei mir gemacht hat, wenn meine Mutter das gesagt hat. Also habe ich das nicht gesagt. Ich wusste, dass es der einzige Weg ist, der uns wieder zusammenführen kann. Ich finde die Mutter sehr mutig und ich finde sie auch sehr bereit hinzuhören. Also ich finde das wunderbar, dass sie ihrer Tochter zugesteht, immer und immer wieder die gleiche Frage zu stellen. Und das ist das Recht der Tochter. Also das heißt, die Mutter ist wirklich in Bewegung und gleichzeitig ist sie eben konfrontiert mit der Frage, was ist in meinem Leben passiert? Also das ist ja eine grundlegende Frage. Was trage ich an Verantwortung? Nicht nur meinem Kind gegenüber, nicht nur dem Vater meines Kindes gegenüber, nicht nur meinem zweiten Kind gegenüber und dem Ehemann, sondern auch den Menschen, die gestorben sind, die ermordet worden sind, wo ich Verantwortung trage. Das sind so große Fragen, dem möchte sich eigentlich niemand stellen. Und gleichwohl scheint sie das zu tun und das braucht Zeit. Ja, ich habe mich viel, viel traurig gefühlt. Traurig, verlassen, alleingelassen, unverstanden. Klar konnte ich auch mal sagen, ich komme nicht oder ich musste ja auch mal Anträge stellen für die Besuche. Das konnte ich ja dann auch entscheiden. Aber ich glaube, wenn ich Anträge gestellt hatte, dann habe ich die Besuche auch wahrgenommen. Da habe ich dann nicht gesagt, dann komme ich nicht. Aber es war echt ein Angang. Das war echt nicht immer so, dass ich dachte, yippee, jetzt kann ich mich endlich mit meiner Mutter treffen. Sondern es war einfach auch waren auch schwere Tage, da hinzugehen, da zu sein, mich danach nach Hause zu schleppen, schwer beladen, schwere Emotionen. Oberlandesgericht Stuttgart. Im Namen des Volkes, Urteil in der Strafsache gegen Jutta M., zurzeit in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart wegen Mordes. Am 22. Juni 1992 wird für Recht erkannt: Die Angeklagte ist schuldig, erstens, tateinheitlich der Beihilfe zur Geiselnahme, zum erpresserischen Menschenraub, zur versuchten schweren räuberischen Erpressung und zum Mord. Zweitens, tateinheitlich des versuchten Mordes in drei Fällen und der vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Die Angeklagte wird zu der Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Jutta M. erhielt wegen der Kronzeugenregelung, freimütige Aussagen gegen Straferlass, eine relativ milde Strafe. Die meiste Zeit war sie Freigängerin und konnte sich tagsüber um ihre zweite, noch kleine Tochter kümmern. Wenn ich mich jetzt fragen würde, an welcher Stelle wäre ich vielleicht vorher ausgestiegen, dann ist das eigentlich der Moment, wo ich überhaupt eingestiegen bin, weil ich hatte damals auch schon Bauchschmerzen und Angst und wusste nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Aber ich wollte und musste unbedingt. Und ich musste diese Gefühle wegdrücken. Nur das war mein Weg. Ich kann nicht grundsätzlich sagen, ich habe ihr komplett verziehen. Das wäre bestimmt schön oder befreiend. Aber es gibt da auch noch was in mir, was auch noch traurig ist und bedürftig ist. Es ist nicht weg. Da sind auch noch ganz viele Fragen offen. Ich glaube, nichts ist größer als unsere Sehnsucht nach frei fließender Liebe. Gerade in Familien. Ich glaube, das ist das, was wir wirklich suchen und eigentlich auch brauchen. Diese entspannte Nähe miteinander. Das ist das eine. Und das andere ist, die Muster, die wir mitbringen, sprechen genau die gegenteilige Sprache. Nämlich nicht benennen können, dass ich von dir hören will. Wie stehst du zu mir? Warum hast du mich so behandelt? Nicht benennen können, wie konntest du mich so alleine lassen? Da gibt es diese Sprachlosigkeit. Es ist, als fehlten die Worte, und das benennen alle drei auch immer wieder. Gleichwohl ist die Sehnsucht da. Ich möchte eigentlich ganz viel noch wissen. Alles. Wo sie wann war und wie oft sie mich noch gesehen hat, bevor sie gegangen ist. Und wie sie dann zu mir war und wo sie dann hingegangen ist und alles. Das ist ein Verrat. Das ist ein lebenslänglicher Verrat und das bleibt einfach. Nicht, man kann anschließend versuchen, wieder zusammenzukommen und damit umzugehen. Aber das ist ja keine Antwort auf die Frage, warum jemand das eigene Handeln so hoch einschätzt. Und für mich ging es vor allen Dingen darum, Fragen zuzulassen. Und zwar alle. Und zwar immer. Und das war für mich schwer. Weil ich mich immer wieder dem stellen musste, warum hast du mich verlassen? Und aus meiner Wahrnehmung hatte ich ja gar nicht sie persönlich verlassen, sondern ich musste unbedingt diese politischen Geschichten erledigen. Und ich habe sie nicht verlassen, weil ich sie nicht mehr wollte oder so, ne? Oder weil ich sie nicht mochte. Das waren gar nicht die Gründe. Und so habe ich das für mich immer so gesehen. Ich habe sie gar nicht verlassen. Ja, und es ist natürlich so, ich habe sie verlassen. Das kann ja gar nicht anders sein. Ich habe ja was anderes gemacht. Ich war nicht da. Ich stand nicht zur Verfügung. Ich war für nichts da. Ich habe ihr den Weg ins Leben, habe ich ihr nicht geholfen, kennenzulernen. Die Tochter der Terroristin. Feature von Roswitha Kraus. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Tina Engel und Joachim Schönfeld. Schnitt Christian Grund. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Annette Krake. Regie Wolfgang Bauernfeind. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2018.